Kapitel 6. Au! Aua! Sagt Klaas Hansen als erstes. Er macht seine Augen auf. Es ist dunkel, er kann nichts sehen, sein Kopf tut weh. Er versucht aufzustehen, langsam erinnert er sich, was passiert ist. Ole, die Trompete auf meinem Kopf. Ihm ist sehr kalt, er friert. Wo bin ich? Fragt er sich. Er macht langsam erste Schritte. Au! Da ist etwas. Eine Kiste. Er geht nach links. Dort sind noch mehr Kisten. Au! Au! Er geht weiter nach links. Da ist eine Wand. Er klopft. Sie ist aus Metall. Und es riecht komisch hier. Es riecht nach Fisch. Hilfe! Hilfe! Schreit er laut und klopft immer wieder gegen die Wand. Er wartet, niemand hört ihn. Er ist gefangen in einem Kühlcontainer. Heute Morgen hat er noch an die weite Welt gedacht, Schiffe und Menschen. Auch er will reisen, aber er hat nicht an einen Container gedacht. Ihm ist kalt, sehr kalt. Er klopft wieder. Er zieht seine Jacke eng um sich. Er muss sich warm halten. Warum habe ich nicht auf Nele gehört und meine dicke Jacke angezogen, denkt er. Ach, Nele, wo bist du jetzt? Es tut mir so leid, dass wir Streit hatten. Er muss sich setzen. Der ganze Tag war so anstrengend. Die Flucht, dann die Trompete auf seinem Kopf und jetzt gefangen in einem Kühlschrank. Wie lange kann ich das noch aushalten? Fragt sich Klaas müde. Er weint fast.